Schön. Wer von euch ist denn zum allerersten Mal hier im Glory Life Zentrum? Wow. Herzlich willkommen. Also ich meine jetzt nicht bei den Heilungsräumen, sondern überhaupt im Glory Life Zentrum. Wer ist zum allerersten Mal? Super. Herzlich willkommen. Wunderbar. Ja auch. Ja. Super. Schön. Also ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier in den Heilungsräumen. Zuerst ganz kurz was zu den Heilungsräumen. Komm nur rein. Genau. Bitte schön. Einfach einen Platz suchen, da hinten ist noch ein Platz frei, genau. Die Heilungsräume sind zurückzuführen auf John G. Lake, das ist ein Mann Gottes gewesen um 1920 rum und da wurden zum ersten Mal die Heilungsräume in Spokane, Washington durchgeführt und wir machen es nach dem Konzept auch, das er damals entwickelt hat. Das heißt, ihr seid hier in drei Räumen nacheinander, das ist der Heilungsraum 1, wir nennen es den Glaubensermutigungsraum, dann gibt es den Heilungsraum 2, das ist der Soaking- und Gebetsraum. Und dann gibt's den Heilungsraum 3 und das ist sozusagen der wie bleibe ich geheilt Raum. Ja. Soaking heißt einfach aufnehmen, die Gegenwart Gottes aufnehmen. Ja. Aufnehmen, Gebet aufnehmen, die Gegenwart Gottes aufnehmen. Ja. So, das sind die Heilungsräume und ansonsten auch herzlich willkommen natürlich hier im Glory Life Zentrum, auch alle, die zum ersten Mal hier im Glory Life Zentrum sind. Ganz kurz auch dazu was. Es heißt ja auf Deutsch übersetzt Herrlichkeitslebenszentrum. Das heißt, wir glauben hier ganz einfach, das macht das Glory Life Zentrum aus, dass wir glauben, da kommt noch jemand, okay, dass wir glauben, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren den vollen Preis bezahlt hat am Kreuz von Golgatha für unsere Sünde und damit, indem er den Preis für die Sünde bezahlt hat, hat er den Preis für die Wurzel letztendlich von allem Übel, das der Feind hier in die Welt hineingebracht hat, ob das jetzt Krankheit ist, ob das Bindung ist, ob das Mangel ist, was auch immer das ist, er hat den Preis für die Wurzel bezahlt und er ist auferstanden aus den Toten und hat damit den Sieg über diese Dinge errungen und er ist aufgefahren in den Himmel, deswegen feiern wir auch Himmelfahrt, ja. Er ist aufgefahren in den Himmel und hat von dort seinen Geist ausgegossen auf die Menschen, die ihm glauben und indem er seinen Geist ausgießt auf uns, nimmt er uns zugleich hinein in denselben Lebensraum, in dem er jetzt ist und das ist die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, man kann sagen, und da könnte ich jetzt viele Bibelstellen dazu zitieren, aber aus Zeitgründen mache ich das jetzt nicht, aber man kann sagen, durch Jesus Christus haben wir freien Zugang in die Herrlichkeit des Vaters. Amen. In den Raum der Herrlichkeit des Vaters. Und Herrlichkeit ist nicht einfach nur irgendein Wort, einfach wo man sagen kann, wow, ist gewaltig oder so, sondern die Herrlichkeit des Vaters ist tatsächlich die Substanz Gottes. Ist das, was sein Wesen ausmacht, ist die Substanz, die von ihm ausgeht, ist die Substanz, die den Himmel füllt. Ja? Ist dieselbe Substanz, die auch das Paradies erfüllt hat. Ja? Als Adam und Eva im Paradies waren, sagt uns ja die Bibel, sind sie nicht gestorben. Warum sind sie nicht gestorben? Weil sie permanent nicht nur diese Mischung aus Sauerstoff und Stickstoff eingeatmet haben, sondern weil sie permanent die Herrlichkeit Gottes eingeatmet haben, aufgenommen haben sozusagen, weil sie in dieser Herrlichkeit zu Hause waren. Ja? Und diese Herrlichkeit, eben, ich frage immer so gern rhetorisch, wenn Krankheit in die Herrlichkeit Gottes kommt, wie lange kann sie sich halten? Ja? Gar nicht, das ist die automatische Antwort. Wenn Dämonen in die Gegenwart oder in die Herrlichkeit Gottes kommen, mit dieser Substanz Gottes konfrontiert werden, wie lange können sie sich halten? Gar nicht. Und deswegen preisen und loben wir den Herrn Jesus Christus, dass er vor 2000 Jahren diese Herrlichkeit für uns zugänglich gemacht hat. Ja, Johannes 17, 22 sagt, dieselbe Herrlichkeit, sagt Jesus, die der Vater mir gegeben hat, die habe ich euch gegeben. Und das glauben wir hier einfach bei Glory Life. Das ist alles. Ja. Diese Räume hier sind seit Jahren durchdrungen mit dem Glauben, dass die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen Jesus. Und deswegen ist die Herrlichkeit Gottes auch hier in diesen Räumen und deswegen werden hier so viele Menschen geheilt und wahrscheinlich habt ihr oder sie auch schon davon gehört, deswegen seid ihr da, weil einfach seit Jahren wirklich Tausende von Menschen geheilt worden sind schon und weiter geheilt werden, gewaltige Wunder einfach passieren, weil die Herrlichkeit Gottes einfach sich freisetzt, wenn wir dem glauben. Jesus hat gesagt, Johannes 11, 40, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Amen. Das heißt, wir glauben und wir glauben nicht irgendwas, sondern wir glauben schlichtweg dem Evangelium. Wir glauben dem vollbrachten Werk von Jesus Christus. Und das ist die Basis für all die Wunder, die hier schon passiert sind. Ob das jetzt unheilbare Krankheiten sind, die verschwinden, Krebs im Endstadium, ob das MS ist, ob das Parkinson ist, ob das Hashimoto ist, ob das einfach Schmerzen sind im Körper, Bewegungseinschränkungen oder irgendwelche anderen Dinge, Rückenprobleme. Letzte Woche, ich erzähle immer gern, was so aktuell passiert. Letzte Woche waren wir in Hamburg, am Sonntagabend hatten wir Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Die Herrlichkeit Gottes war im Raum, so wie auch hier in den Heilungsräumen. Und es sind so viele Dinge passiert, einfach wo Menschen sofort wirklich kreative Wunder erlebt haben. Zum Beispiel, ich mache nur ein Beispiel, eine Frau, die war da, die hatte 6 Wochen davor einen Herzinfarkt gehabt und eine Lungenembolie und war deswegen, war auf der Intensivstation lange Zeit gewesen, war erst relativ frisch wieder weg und war aber extrem kurzatmig. Das heißt, sie konnte nur ganz, ganz schwer überhaupt atmen aufgrund dieser Sache. Und Gott hat sie einfach in einer Sekunde völlig frei gemacht, ist herumgehüpft wie ein Gummiball, hat durchgeatmet, ich kann atmen, stand vorne, hat gesagt, ich kann atmen, ja. Und das Zweite, was Gott bei ihr auch getan hat, war, sie hatte vor 42 Jahren noch, als sie Kind war oder Jugendliche, wurde ihr Halswirbel eingedrückt. Und durch diesen eingedrückten Halswirbel hatte sie 42 Jahre lang permanent Schmerzen gehabt in der Halswirbelsäule, konnte ihren Kopf nicht zur Seite drehen. Und in einer Sekunde, sie stand da vorne und hat so gemacht die ganze Zeit, keinerlei Schmerzen mehr. Halleluja. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist nicht unser Glaube, das ist nicht unsere Kraft, sondern das ist der Glaube Gottes und das ist die Herrlichkeit Gottes. Eine jüngere Frau war da, die hatte Skoliose in der Wirbelsäule. Ich habe eine Krankenschwester nach vorne gerufen, die sie gecheckt hat. Ja. Die Krankenschwester war zum ersten Mal da und sie hat sie gecheckt und hat festgestellt, dass sie in der Lendenwirbelsäule eine deutlich spürbare Skoliose hatte. Und ich habe ihr gedient, kurz, und dann habe ich zu der Krankenschwester gesagt, so, und jetzt fühl die Wirbelsäule nochmal. Und in dem Moment fing die Krankenschwester an zu weinen, weil zu ihrer großen Überraschung, die war zum ersten Mal in so einem Gottesdienst, konnte sie nichts mehr von der Krümmung in der Wirbelsäule feststellen. Die Wirbelsäule war komplett begradigt. Halleluja, das ist Jesus, weißt du? Und Hebräer heißt es, Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Nach dem Gottesdienst kam eine junge Frau, ein junges Mädchen zu mir, 12 Jahre alt, am Montag ist sie 13 geworden. Und ich kannte die überhaupt nicht, die war zum ersten Mal da und erzählte mir, beziehungsweise ihre Mutter erzählte es mir, dass sie ein Problem mit ihrem Ohr hat. Und zwar wurde da, als sie 2 Jahre alt war, hat der Arzt versehentlich das Trommelfell rausgerissen bei einer Untersuchung. Ja, und seither hatte sie Ohrprobleme, das Ohr wurde immer schlechter, der Amboss war dann auch zerstört und so weiter. Das ging dann immer weiter und sie hatte starke Hörprobleme und deswegen war sie in der Schule nicht richtig mitgekommen. Und du hast es richtig gesehen, auch diese Bedrückung lag auf ihr, dass sie da irgendwie wie zurück ist, auch in der Schule. Und sie hat um Gebet gebeten und ich habe ihr gedient, einfach eine Minute lang, habe für sie gebetet. Und im nächsten Moment fing sie an zu weinen, weil sie sagte, ich kann wieder völlig normal hören auf dem Ohr. Ich kann genauso gut auf dem schlechten, wir haben das getestet, auch mit Ohren zuhalten und so weiter. Sie kann auf dem Ohr wieder genauso gut hören wie auf dem anderen. Am nächsten Tag, da hatten wir abends nochmal Gottesdienst in Hamburg, am Montagabend kam ihr Opa in Gottesdienst und hat erzählt, meine Enkelin hatte ja heute ihren 13. Geburtstag und sie hat den ganzen Tag nur ihr Wunder gefeiert und Gott gedankt, dass er sie geheilt hat. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist Gottes Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Und auch hier im Heilungsraum 1 bereits passieren auch schon Wunder, weil du eingeweicht wirst in dieselbe Herrlichkeit. Die Grundlage ist nicht irgendwie ein Gefühl, sondern die Grundlage ist tatsächlich das Wort Gottes. Ja? Psalm 107, Vers 20 sagt der Psalmist, Gott sandte sein Wort und heilte sie. Das heißt, wir haben sein Wort, du kannst mir mal kurz die Bibel geben. Er hat uns sein Wort gegeben hier in der Bibel und hier finden wir alles, was wir brauchen, letztendlich alles, was wir wissen müssen. Und hier ist die Grundlage auch für unsere körperliche Heilung. Wenn du zum Beispiel Jesaja 53, Vers 3 liest, wo es heißt, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und dann Vers 5, er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja. Dieser Text ist eine Prophetie auf Jesus am Kreuz. Ja. Und als Jesus aufgetreten ist, etwa 800 Jahre später nach dieser Prophetie, ist Jesus aufgetreten in Israel und hat die Kranken geheilt. Und da heißt es dann in Matthäus 8, Vers 17 heißt es, er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Und dann wird das zitiert, allerdings nicht ganz wörtlich zitiert, sondern in ein bisschen anderen Formulierungen. Und die finde ich aber auch sehr, sehr, sehr gut. Da wird nämlich gesagt, er selbst, also Jesus, nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Amen. Das ist sein Wort. Ja, Krankheit hat ihre Wurzel im Sündenfall. Wenn der Sündenfall aufgehoben ist, ist das Anrecht für Krankheit weg. Amen. Das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen malen. Jesus kam, um die Kranken zu heilen. Er kam nicht, um Krankheiten aufzulegen. Aber manchmal gibt es auch in christlichen Kreisen da Verwirrung. Manchmal sagen die Leute, ja, vielleicht will Gott dich ja was durch die Krankheit lehren, deswegen hat er dir die Krankheit geschickt. Aber wisst ihr, von Jesus heißt es, dass er das vollkommene Abbild des Vaters war. Ja, er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und von ihm heißt es, Apostelgeschichte 10, 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Das heißt, als Jesus über diese Erde ging, wenn Gott tatsächlich Menschen Krankheiten auflegen würde, dann hätte Jesus hier über diese Erde gehen müssen und zum einen sagen müssen, hey, für dich habe ich eine Krankheit, damit du was lernst, und den anderen hätte er heilen müssen. Ja? Ja, das wäre das, was manche Leute theologisch tatsächlich verkünden. Sie sagen, ja, die einen heilt er, aber die anderen, die müssen halt was lernen, deswegen sind sie krank. Ja, das entspricht nicht dem Wort Gottes. Unsere Grundlage hier ist das Wort Gottes, nicht das, was wir erleben oder erfahren. Natürlich erleben wir manchmal noch, dass Dinge nicht sofort so passieren, wie sie im Wort Gottes stehen. Aber es ist unsere Aufgabe, uns umso mehr auf das Wort Gottes zu stellen, sodass sie immer mehr so passieren, wie es das Wort Gottes sagt. Und nicht das Wort Gottes zu verdrehen und zu sagen, ja gut, manchmal schickt Gott auch Krankheit. Nein, Gott schickt keine Krankheit, sondern er schickt die Heilung. Er sandte sein Wort und heilte sie. Ja? Heilung kommt von Gott, Krankheit kommt nicht von Gott. Ja? So, das müssen wir uns vor Augen malen. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, auch hier im Heilungsraum 1, mach dir bewusst, so wie du heute hier sitzt, Gott möchte dich heilen. Amen. Wenn du magst, sprich mir einfach mal nach, sag mal, Gott möchte mich heilen. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, weil auch das ist wichtig zu sehen, wenn wir Jesus anschauen. Es gab Leute, die kamen zu Jesus und haben gesagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Das haben wir jetzt schon erledigt, Gott will und Jesus wollte immer. Aber du findest auch keine Stelle, wo Jesus gesagt hat, ja, ich will schon, aber komm morgen wieder. Ist auch interessant. Das heißt, Jesus mit seinem ganzen Herzen, wenn er dich sieht und du hast eine Krankheit, gerade jetzt, so wie du hier bist, dann will er dich heilen, und zwar jetzt. Also wenn du magst, sag einfach mal, Gott will mich jetzt heilen. Gott will mich jetzt heilen. Amen. Weil manchmal versucht unser Verstand uns da, unser deutscher Verstand macht uns da manchmal einen Strich durch die Rechnung und sagt, ja, es ist alles ein Prozess und es dauert halt und so weiter und so fort. Und wisst ihr, ich kann euch nur ermutigen, immer drauf stehen zu bleiben auf dem Wort Gottes. Es ist nicht die Garantie. Ich kann auch nicht von mir behaupten, dass jeder, für den ich gebetet habe, immer geheilt worden ist. Sofort. Ja. Trotzdem ist das Ziel. Amen. Und das ist der Wille Gottes. Ja. Und danach strecken wir uns aus. Und nichts anderem wollen wir Raum geben, sondern wir sehen im Geist, was Jesus vor 2000 Jahren für uns getan hat. Er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Amen. Pass mal auf, schließ einfach mal gerade deine Augen und sieh das einfach mal gerade. Weißt du, egal mit was du hierher gekommen bist, egal wie heftig deine Krankheit sein mag, egal wie heftig deine Situation sein mag, er selbst kam und er nahm deine körperlichen Schwachheiten weg und trug deine Krankheiten fort, als er ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist aus den Toten. Das heißt, ganz logisch, das versteht auch jeder deutsche Verstand, ganz logisch, wenn er die Krankheiten weggetragen hat und fortgenommen hat, dann sind sie damit nicht mehr auf dir. Er hat sie ja genommen und hat sie fortgetragen. Mit sich, er hat den Sieg über sie errungen. Mit sich am Kreuz und in der Kraft der Auferstehung hat er sich siegreich über jede Krankheit erhoben. Das heißt, wie es Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Amen. Unsere Aufgabe jetzt ist es nur noch, uns in diese Realität hineinfallen zu lassen. Auch das ist ganz wichtig. Du lässt dich hineinfallen in diese Realität. Er selbst nahm meine körperlichen Schwachheiten weg und trug meine Krankheiten fort. Glaube ist nicht ein Werk, verstehst du? Du musst dich nicht anstrengen, um zu glauben. So funktioniert es gar nicht. Es ist nicht, je mehr du dich anstrengst, okay, ich glaube jetzt Gott und jetzt bin ich hier und die nächsten 1,5 Stunden werde ich total Gott glauben und ich habe meine Liste und da stehen die 10 Sachen drauf, die er alle machen soll und ich glaube jetzt Gott, dass er die 10 Sachen alle erledigt kriegt heute. Ja, du durftest sowieso nur 3 Sachen draufschreiben auf den Zettel, aber egal. Ja, deine Liste. Weißt du, es passiert nicht dadurch, dass du dich fixierst oder dass du versuchst, Glauben aus deinem Innersten hervorzupressen, sondern es passiert dadurch, dass du dich fallen lässt in die Realität dessen, was er schon getan hat. Er hat den Himmel schon aufgemacht. Er hat seine Herrlichkeit schon freigesetzt. Wenn du ihm glaubst, wenn du seinem Namen glaubst, ich weiß nicht, vielleicht bist du hier heute Nachmittag und du hast selber noch nie bewusst eine Entscheidung getroffen in deinem Herzen, wo du wirklich gesagt hast, jawohl, Jesus, ich glaube dir, sei du der Herr meines Lebens, wo du ihn als deinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann ist jetzt deine Gelegenheit, das zu tun. Ja, weil er ist der Weg, er ist die Tür, sagt das Wort, in die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit, dass du zu Jesus gehörst und dass du sein Kind bist und dass wenn du heute sterben würdest, dass du dann in seiner Herrlichkeit wärst, wenn du noch nicht diese Gewissheit hast, dann würde ich dir empfehlen, das gerade jetzt sicherzustellen, weil das ist auch sehr einfach. Das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wer mit seinem Mund ihn als Herrn bekennt, der wird errettet. Deswegen würde ich dir einfach an der Stelle anbieten, ein Gebet mit mir zu sprechen. Du kannst es mir einfach laut nachsprechen. Ich spreche es laut vor, wo du einfach bewusst sagst, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Ich glaube, dass du aus den Toten auferstanden bist. Okay, wer ist hier, der sagt, ja, ich würde gern dieses Gebet sprechen jetzt gerade noch. Okay, ja, auch? Super, okay, super. Pass auf, dann lass uns einfach mal unsere Augen schließen. Und ihr anderen, wer es sonst mitsprechen will, kann es einfach mitsprechen. Und lass uns einfach sagen, Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, um den Weg zu dir frei zu machen. Danke, Jesus, dass du um meiner Sünde willen ans Kreuz gegangen bist und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, um meine Trennung vom Vater wegzunehmen. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir, wo ich dir nicht geglaubt habe. Heute bekenne ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Jesus, sei du mein Herr. Sei du der Erlöser meines Lebens. Ich folge dir nach. Und durch dich, Jesus, komme ich zum Vater. In seine Herrlichkeit. Amen. Amen. Halleluja. Wenn du dieses Gebet mit deinem Herzen gebetet hast und da mit eins warst in deinem Herzen, dann sagt das Wort Gottes, dann bist du von Neuem geboren. Das heißt dann, 2. Korinther 5 sagt es also, dann bist du eine neue Schöpfung. Ja? Jesus lebt jetzt in dir. Die Herrlichkeit Gottes lebt jetzt in dir. Und wenn da noch irgendwas ist jetzt an deinem Körper oder in deiner Seele, was noch Probleme macht, ist alles, was du tun musst, ist tatsächlich dich hineinfallen zu lassen in seine Herrlichkeit, die bereits da ist, die er dir bereits zugänglich gemacht hat, die bereits da ist, wo du bist, die bereits da ist, wo wir jetzt sind. Ja? Jesus hat gesagt, wenn 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Also gerade jetzt, nochmal, wenn du hierher gekommen bist mit Schmerzen oder mit Bewegungseinschränkungen, oder mit Einschränkungen in deiner Sehfähigkeit oder deiner Hörfähigkeit oder sonst irgendeine Einschränkung. Einfach gerade jetzt, lass dich einfach nochmal fallen in seine Herrlichkeit hinein und sieh einfach diese Dinge auf ihn. Sieh diese Dinge auf Jesus. Sieh, er hat sie weggenommen und er hat sie fortgetragen. Ja. Ja. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Wir danken dir, dass in deiner Herrlichkeit, in deiner Gegenwart Schmerzen sich nicht halten können. Und so befehle ich jetzt im Namen Jesus jedem Schmerz, der noch hier im Raum ist, jetzt zu weichen, Befehl jeder Einschränkung der Bewegung, jeder Einschränkung der Hörfähigkeit, der Sehfähigkeit, jetzt zu weichen in dem Namen Jesus. Ich befehle jetzt jedem Körper die heilende Kraft Gottes aufzunehmen in dem Namen Jesus und durch seine Striemen Heilung zu empfangen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Du wirst schon eingeweicht. Halleluja. Ich sehe irgendwie, hat jemand ein Problem, seine Schulter richtig zu bewegen, irgendwie den Arm nach oben zu tun oder so? Bei dir? Bei dir auch? Okay. Es ist nur noch ein Interesse. Okay, okay. Okay, Halleluja, Gott macht es. Amen. Pass mal auf, du kannst mal gerade, lass einfach weiter die Herrlichkeit Gottes einwirken. Gott wirkt bei unterschiedlichen. Ich habe das nur gerade speziell gesehen, dass er das tut. Halleluja. Welches war bei dir die Schulter? Da, ja. Okay, pass mal auf. Die Herrlichkeit Gottes wirkt ein da, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand, glaube ich, ist da. Du hast Punkte vor den Augen immer wieder. Siehst immer wieder Punkte von den Augen. Wen betrifft es? Bei dir, ja. Empfang jetzt seine heilende Kraft. Empfang in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja, wir lassen uns einfach einweichen. Egal, was du hast. Egal, mit was du gekommen bist. Egal, was du draufgeschrieben hast. Vielleicht steht auf deinem Zettel MS, ja. Dann einfach sieh das gerade jetzt auf Jesus, sieh das gerade jetzt auf ihm. Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Ich glaube, jemand hat so eine Dumpfheit auf dem Ohr, rechts irgendwie auf dem Ohr, so eine Dumpfheit, wen betrifft das? Bei dir, ja, Gott berührt dich gerade jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater, sieh es auf ihn, sieh es auf ihm. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke. Egal was es ist, ob ich es jetzt angesprochen habe oder nicht. Das Knie, die Schulter, der Arm, was auch immer es ist, die Augen, die Ohren, was auch immer es ist, die Organe in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und jetzt pass auf, wir sind in der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt ermutige ich dich, wenn es irgendetwas gab, was du vorher nicht tun konntest oder nur unter Schmerzen tun konntest, dann einfach gerade jetzt, wo du bist, steh einfach mal auf und beweg dich einfach mal. Und halte Ausschau nach deiner Heilung, okay? Ja, halte Ausschau nach deiner Heilung, indem du es tust. Jetzt ist der Moment, wo du es aktivierst, wo du dein Wunder aktivierst. Also wenn du eine Dumpfheit hattest im Ohr, dann schnackel mal an deinem Ohr. Wenn du deinen Arm nicht richtig bewegen kannst, beweg mal deinen Arm. Halleluja, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halte einfach Ausschau nach der Heilung, in Jesu Namen. Danke, Vater, wenn da Bewegungseinschränkung war, wenn da ein Schmerz war, in Jesu Namen. Jeder Schmerz verlässt diesen Raum, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Jede Wurzel von Krankheit verlässt diesen Raum jetzt, in Jesu Namen. Jede Einschränkung verlässt jetzt diesen Raum, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht hattest du Hüftprobleme, konntest nicht richtig laufen, dann lauf einfach ein bisschen. Vielleicht hattest du Knieprobleme, konntest deine Knie nicht anziehen, dann zieh mal deine Knie an oder lauf die Treppen einmal hoch und runter. Draußen darfst du auch, was auch immer. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, pass auf. Wer spürt jetzt schon, dass Dinge nachgelassen haben oder weniger geworden sind? Der Schmerz ist zurückgegangen oder ist vielleicht sogar schon ganz weg bei dir, ja, zum Beispiel. Was ist bei dir passiert? Du hattest deinen Zeh gebrochen. Mhm. Tat gestern noch sehr weh. Tat sehr weh. Das ist schon vor 3 Wochen gebrochen. Ja, aber tat gestern noch sehr weh. Ja. Und jetzt? Konnte nicht so umknicken. Du konntest ihn nicht umknicken. Wow. Jetzt kannst du das. Halleluja. Schaut mal, Gott hat ihren Zeh berührt. Hier, sie macht hier gerade. Schau mal. Wuhu, danke, Jesus. Sie konnte ihn nicht umknicken und hatte Schmerzen. Halleluja. Danke, Jesus. Die Wunderkraft Gottes ist am Wirken. Wer spürt noch, dass sich was verändert hat im Körper? Bei dir, was ist passiert? Das geht schon besser hoch. Geht schon besser hoch. Halleluja. Amen. Ja, da ist Gott am Wirken. Halleluja. Bleib drauf, ja, in Jesu Namen. Bei dir auch? Bei dir tut es noch weh? Okay, es geht. In Jesu Namen. Häng dich gleich mit dran. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Wenn du ein Zeugnis hörst, aha, da tut was Gott in der Schulter, dann nimm es gleich für dich. Leg dir die Hand drauf und sag, okay, bei mir auch, in Jesu Namen. Mhm. Wer spürt noch, dass bei ihm Symptome jetzt zurückgegangen sind, egal jetzt welcher Art die waren, dass sich was verändert hat? Schau mal, wenn du vorher Punkte hattest vor den Augen, schau mal ins Licht und schau mal, was mit den Punkten passiert ist. Bei wem sind die Punkte weg? Du hattest vorher Punkte auf den Augen und jetzt sind die Punkte weg. Okay, aber du hattest vorher Punkte und die sind jetzt weg. Okay, das ist der erste Teil. Das ist das, was ich vorher gesagt hatte. Halleluja. Amen. Und dann wird der Rest auch passieren. Amen. Dass der Schleier vollends geht. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, wer spürt noch, dass sich was verändert oder dass Gott am Wirken ist? Wer spürt einfach, Gott ist am Wirken in seinem Körper? Ich winke einfach mit der Hand. Okay, bei dir. Halleluja, danke Jesus. Was tut er bei dir gerade? Mein Asthma-Problem. Also es wird offener und leichter und fahrt immer so einen Hustenreiz. Und zwar können nicht so einfach leicht durchatmen. Okay, steh mal auf. Ja. Steh mal auf. Halleluja. Atme mal durch. Wie ist es jetzt? Gut. Ja. Amen. Ja, ja. Leg nochmal die Hand drauf auf die Brust. In Jesu Namen. Hupsa, das war ein Schlag. Halleluja. Nicht mehr wieder. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Atme noch mal tief durch. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Gott ist schon voll am Wirken. Halleluja. Und das ist erst der Heilungsraum 1. Amen. Im Heilungsraum 2 geht es dann nämlich jetzt dann gleich weiter. Und ihr könnt weiter einfach in dieser Atmosphäre des Glaubens bleiben. Ich habe schon gesagt, der Heilungsraum 2 ist der Raum, in dem man sich wirklich einwirken lässt, die Gegenwart Gottes einwirken lässt. Jeder Raum dauert ja 35 Minuten. Ja, das heißt, im Raum 2 hast du wieder 35 Minuten. In diesen 35 Minuten kannst du Verschiedenes tun. Du kannst einfach dich auf den Liegestuhl legen, das sind Liegestühle, ja. Du kannst einfach ein bisschen die Gegenwart Gottes aufnehmen. Du kannst Abendmahl nehmen, das steht auch bereit, kannst du Abendmahl nehmen. Und während dieser 35 Minuten wird es auf jeden Fall passieren, dass eins von unseren Heilungsteams, das sind immer zwei Leute, auf dich zukommen und dich dann bitten werden, dass du ihnen den Zettel zeigst und dann werden sie schauen, was du auf den Zettel aufgeschrieben hast und dann werden sie konkret auch in diese Dinge hineinsprechen und für diese Dinge beten und die Heilung aktivieren, eventuell auch schon gleich was mit dir tun, was du vielleicht vorher nicht tun konntest. Ja? Also sei offen im Heilungsraum 2, wirklich dein Wunder, wenn es jetzt noch nicht 100% schon durch ist oder du noch ein zweites Wunder brauchst oder wie auch immer, dann holst dir ab im Heilungsraum 2. Ja? Wichtig ist, dass im Heilungsraum 2 das eine Atmosphäre der Ruhe ist. Das heißt, werden keine Gespräche geführt jetzt parallel oder so, sondern einfach die Gegenwart Gottes aufnehmen. Musik läuft ja auch im Hintergrund. Auch nicht ungeduldig werden, wenn du nicht sofort drankommst vom Heilungsteam. Du kommst auf jeden Fall dran, aber nicht alle kommen sofort dran, sondern die Heilungsdiener, jedes Heilungsteam betet für 3 Leute während der 35 Minuten. Das heißt, sie gehen von Person zu Person. Das heißt, du kommst entweder am Anfang dran oder nach 10 Minuten oder nach 20 Minuten, je nachdem. Einfach in der Gegenwart Gottes bleiben, einfach ihm danken, ihn loben, einfach die Atmosphäre aufnehmen, dich einfach einhüllen lassen mit der Gegenwart Gottes, mit der Atmosphäre, die einfach da ist. Okay? Ansonsten ist es dann so, danach geht es dann in Heilungsraum 3, wo du ermutigt wirst, auch wie du deine Heilung behältst. Und morgen ist dann unser Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Das ist ja der Abschluss des Wochenendes, da muss man sich nicht dafür anmelden. Aber ich empfehle dir unbedingt, da mit dabei zu sein, weil das ist auf jeden Fall immer gewaltig stark auch. Und alles, was heute noch nicht passiert ist, passiert morgen. Ja, also stell dich da drauf. Aber auch wenn du heute schon alle Wunder empfangen hast, die du brauchst, sei trotzdem dabei morgen, weil dann wirst du einfach auch vom Wort Gottes her auch nochmal was kriegen und kannst vielleicht auch gleich schon anderen dienen, die auch Heilung brauchen. Okay? Ansonsten, wenn es noch irgendwas gibt, wo du einfach empfindest, hey, da ist noch was einfach in meinem Leben, wo ich noch bereinigen sollte, ja, was vielleicht noch zwischen mir und Gott steht, bevor du in den Heilungsraum 2 gehst, da ist irgendwas, was du empfindest, das muss ich nur loswerden, das muss ich bekennen, einfach eine Sünde, ja, in deinem Leben, dann ist auch jetzt noch die Gelegenheit, du kannst einfach da noch kurz bleiben und einfach zu mir kommen und dann beten wir einfach kurz, das ist keine lange Sache, aber kurz einfach gemäß 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja. Also du sollst wirklich so richtig frei in den zweiten Heilungsraum gehen können, ja, dass du weißt, okay, alles zwischen mir und Gott, was noch dazwischen steht, ist bereinigt. Okay? Ansonsten verabschiede ich mich von euch hier an der Stelle und die Priscilla wird euch dann weiterführen zum Heilungsraum 2. Wie gesagt, wenn du noch kurz was bereinigen möchtest, dann kannst du das tun und dann einfach wird dich dann jemand noch einfach auch zur Priscilla dann nehmen, nach unten nehmen, sodass du dann in den Heilungsraum 2 kannst und dort unten dann weiter durchstarten kannst. Okay? Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen sehen. Herrlichkeits- und Wundergottesdienst um 10 Uhr. Seid gesegnet, habt noch den besten Nachmittag hier in den Heilungsräumen in der Herrlichkeit Gottes. Amen.